27. Warum verpflichtet uns die nationalsozialistische Weltanschauung zu dem Gesetz von Blut und Boden? Wir kämpfen für unsere Frauen und Kinder und damit für das ewige Leben unseres Volkes. Und zwar nicht nur im gegenwärtigen großen Ringen, sondern immer und überall. Darum müssen wir uns für eine Lebensordnung unseres Volkes einsetzen, die sein ewiges Leben auch von innen her sicherstellt. Das kann aber nur eine Ordnung sein, welche das gute und wertvolle Blut erhält und fördert, das Minderwertige und Fremde aber unterdrückt und ausscheidet, eine Ordnung, die die Sippen des Volkes im Boden der Heimat wachsen lässt. Der größte Reichtum und kostbarste Schatz, über den unser Volk verfügt, ist sein Bestand an leistungsfähigen Sippen. An Sippen also, die ihr Blut rein erhielten und aus der Verpflichtung gegenüber den Ahnen uns immer wieder in genügender Zahl Kinder und Enkel schenkten, um weiterzuführen, was die Ahnen begannen. Maschinen, Kanonen, Panzer, U-Boote und Flugzeuge können wir in unseren Fabriken in unendlich großer Zahl produzieren. Aber die Menschen, die befähigt sind, diese Kanonen und Panzer richtig zu bedienen, sie sinnvoll einzusetzen, können nur aus Sippen guten Blutes gezeugt werden. Ebenso können unsere geistigen und kulturellen Leistungen, ja die unser Volk kennzeichnende Gesittung überhaupt, nur durch dieselben Kräfte erhalten werden, die vorher die Träger ihrer Schöpfung waren. Was haben wir nun getan, um unserem Volk diesen kostbaren Schatz, sein gutes Blut, zu erhalten? Vor der Neuordnung unseres Denkens durch die nationalsozialistische Weltanschauung sind wir, ebenso wie die meisten übrigen europäischen Völker, so leichtsinnig damit umgegangen, dass für Einsichtige bereits das drohende Gespenst des Volkstodes auftauchte. Und ein ganz großer Pessimist prophezeite bereits den Untergang des Abendlandes als angeblich notwendigen Ablauf eines sich immer wiederholenden geschichtlichen Gesetzes. Wir aber glauben an die Ewigkeit unseres Volkes. Denn wir wissen aus den Gesetzen des Lebens und aus der Geschichte, dass Völker nicht aussterben, sondern ausgeboren werden. Große und bedeutende Kulturvölker sind untergegangen. Die letzte Ursache für diesen Untergang lag in der Vernachlässigung der Blutsfragen begründet. Vor allem waren es immer wieder drei Gefahren, die als solche nicht in genügender Weise erkannt und bekämpft wurden: der Geburtenrückgang, die Gegenauslese und die Rassenmischung. Aus ihrem Zusammenwirken musste der Untergang erwachsen. Aus diesen Erfahrungen haben wir gelernt. Die nationalsozialistische Weltanschauung verpflichtet uns daher zu einer Lebensordnung, welche diese Gefahren meistert. Erstens, Deutschland muss wieder Kinderland werden. Vor allem muss auf dem Sieg der Waffen der Sieg des Kindes folgen. Der Wille zum Kinde muss besonders in den Familien guten Blutes neu gefördert werden, denn oft waren sie es gerade, die mit der bewussten Einschränkung der Kinderzahl den Anfang machten. Wir müssen uns wieder daran gewöhnen, dass Kinderzahlen von 4, 6 und mehr Kindern gerade in den Familien der Führungsschicht als ganz selbstverständlich angesehen werden, besonders nachdem in diesem Kriege wieder so viele unserer besten Blutslinien mit dem Heldentode des letzten lebenden Nachkommen für immer und ewig abgeschnitten wurden. Die leistungsfähigen und zur Führung begabten Menschen, die aus diesen Sippen nun nicht mehr geboren werden können, müssen die anderen unserem Volke zusätzlich schenken. Die 2 Millionen Toten des Weltkrieges sind für das deutsche Volk ein bitteres Opfer gewesen. Größer aber war der Blutsverlust, der in der Zeit von 1919 bis 1933 dadurch eintrat, dass man aus materialistischer Haltung heraus zu willkürlicher Geburtenbeschränkung überging. Im Jahre 1905 wurden in Deutschland bei 58,6 Millionen Bevölkerung 2.010.600 Kinder geboren. Im Jahre 1932 waren es bei 64,9 Millionen nur 978.160 Kinder. Das bedeutet einen Ausfall von etwa 12 Millionen Menschen. Jeder Deutsche weiß es zu beurteilen, was das Fehlen von 12 Millionen Menschen heute für das deutsche Volk bedeutet. Trotz der großen Erfolge unserer bisherigen Bevölkerungspolitik, in der Zeit von 1934 bis 1940 wurden zum Beispiel im Altreich 2,7 Millionen Kinder mehr geboren, als nach den Verhältnissen von 1932-33 zu erwarten gewesen wäre, haben wir die Pflicht, alle Maßnahmen, die geeignet sind, den Willen zum Kinde zu heben, in verstärktem Maße auszubauen. Denn die Zukunft unseres Volkes ist biologisch noch keineswegs endgültig gesichert. Die Statistik bringt uns die Beweise dafür. Aber alle diese Maßnahmen, angefangen vom Ehestandsdarlehen über den Familienlastenausgleich bis zur Überreichung des Ehrenkreuzes für die deutsche Mutter, sind nur Wegweiser, die der Staat aufrichten kann. Gehen müssen wir die Wege selbst und aus eigenem Entschluss. Die Frage, wie man sich zum Kinde stellt, ist in erster Linie eine Frage der Gesinnung. Und Gesinnung kann man nur beeinflussen durch Erziehung. Wir stehen also vor einer unserer wichtigsten Erziehungsaufgaben und wollen nicht vergessen, dass jede Erziehungsaufgabe, die das ganze Volk in seiner inneren Haltung wandeln soll, nur dann gelöst wird, wenn die Führungsschicht des Volkes mit dem besten Beispiel vorangeht und die geforderte Gesinnung vorlebt. Zweitens, zu den Maßnahmen, die das Leben unseres Volkes seiner Zahl nach sicherstellen, müssen diejenigen kommen, die es seiner Güte nach erhalten, womöglich verbessern. Sie müssen sicherstellen, dass die biologischen Prozesse innerhalb unseres Volkskörpers zur Auslese und Festigung des guten Blutes und nicht zur Gegenauslese führen. Durch Gesetze wie das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses oder das Ehegesundheitsgesetz werden aber nur die allerschlimmsten Schäden in dieser Beziehung verhindert. Das Entscheidende liegt auch hier wieder in der Haltung der Menschen selbst, besonders in ihrem Verantwortungsbewusstsein bei der Gattenwahl. Richtige Gattenwahl ist die einzige Möglichkeit, das wertmäßige Absinken des Anlagenbestandes einer hochgezüchteten Sippe zu verhindern. Ja, ich wollte, dass die Erde in Krämpfen bebte, wenn sich ein Heiliger und eine Gans miteinander paaren, sagte Nietzsche in seinem Zarathustra. Und der einfache Bauer sagte zu seinem Sohn, Junge, mach die Augen auf, Heirat ist kein Pferdekauf. Immer wieder muss gutes Blut zu gutem Blute finden und durch Kinderreichtum seinen Bestand nicht nur erhalten, sondern mehren. Eine asoziale Großfamilie ist keine kinderreiche Familie, wenn der hemmungslosen Fortpflanzung dieses minderwertigen Blutes kein Riegel vorgeschoben wird. Und wenn sich umgekehrt nicht alle erbgesunden Menschen besonders aus den leistungsfähigsten Geschlechtern zu den Werten der Familie und des Kinderreichtums bekennen, dann wird auch in unserem Volke die Gefahr des Untergangs durch die Gegenauslese nicht zu bannen sein. Drittens, wir müssen unser Volk in seiner rassischen Substanz reinhalten. Das heißt, wir müssen verhindern, dass fremde Rassen unser gutes Blut zerkreuzen oder auch nur artfremde Vorbilder in unserem Volke wirksam werden lassen. Was euch nicht angehört, müsstet ihr meiden. Was euch das Innere stört, dürft ihr nicht leiden. Goethe. Ein Volk ist zwar nicht nur charakterisiert durch die Rassen, die den Volkskörper zusammensetzen, denn sein besonderes Gesicht wird mitbestimmt durch seine gemeinsame Geschichte, durch die gemeinsam überstandenen Gefahren, durch die gemeinsame Sprache, die Natur seines Lebensraumes und so weiter. Aber die rassischen Grundlagen sind doch das Entscheidende. Vor allem gilt es klar zu erkennen, welche Rasse die gesamte Gesittung des Volkes entscheidend geprägt hat. Aus der Geschichte der germanischen Landnahme und der späteren Bevölkerungsdichte Deutschlands wissen wir, dass ein Blutsbestandteil in allen deutschen Stämmen vorhanden ist, der somit alle übrigen, die aber ebenso zur vollkommenen Ausprägung des deutschen Wesens dazugehören, zu einer Blutsgemeinschaft verbindet. Es ist das nordische Blut. In allen deutschen Gauen, ja in jedem einzelnen Deutschen, kommt diesem nordischen Blutserbe ein mehr oder weniger hoher Anteil zu. Nicht immer ablesbar aus den äußeren Rassemerkmalen, aber erkennbar aus der Charakterhaltung und Leistung für das deutsche Volk. Dieser nordische Blutsbestandteil und damit Seelenanteil in allen deutschen Gauen und allen deutschen Menschen ist gewissermaßen der Wellenbereich, den wir auf unseren Sendern und Empfängern alle einschalten können und mit dessen Hilfe wir uns alle zu verständigen vermögen, besonders über das, was wir als typisch deutsch empfinden. Denn die Gesittung des deutschen Volkes, das lehrt uns die Geschichte ganz eindeutig, ist geprägt aus der Seelenhaltung unserer germanischen Vorfahren, das heißt aus der Rassenseele vorwiegend nordischer Menschen. Darum also, um der Erhaltung des germanisch-deutschen Volkstums willens, nicht aus irgendeinem Rassenfimmel heraus, ist es so wichtig zu verhindern, dass durch die Mischung des Blutes der oben erwähnte Wellenbereich so weit zusammenschrumpft, dass eine Gleichheit der Auffassungen und Meinungen und damit eine geradlinige, artrechte Weiterentfaltung unseres Volkstums nicht mehr möglich ist.